Im Zusammenhang damit, dass das US-Außenministerium jüngst im angeblichen Bericht über die internationale Religionsfreiheit 2016 die DEVK vorwarf, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der DEVK am 17. August die Frage eines Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Am 15. August veröffentlichte das Außenministerium der USA den Bericht über die internationale Religionsfreiheit 2016, in dem die Sachverhalte über die Religionsfreiheit in allen Ländern der Welt dargestellt sind. Dabei macht es wiederum der DEVK böse Vorwürfe. Das Gerede von der Religionsfreiheit, das die USA gern machen, ist bloß ein Mittel dazu, einen Vorwand für die Invasion und den Eingriff gegen die souveränen Staaten zu finden. Daher werden sie von vielen Ländern der Welt kritisiert und verurteilt. Dass die USA im oben genannten berüchtigten Bericht die DEVK ganz böse dargestellt haben, ist eine verzweifelte Raserei derjenigen, die bei der politisch-militärischen Auseinandersetzung mit der DEVK in die Sackgasse geraten sind. Es ist gar nicht der Diskussion wert. Aber die Verleumdung der Zhuzhi-Ideologie, der ewigen Leitideologie der Partei der Arbeit Koreas und der sozialistischen Staatsordnung, die für das koreanische Volk lebenswichtig ist, ist völlig unzulässig. Trotz der beispiellos harten Sanktionen und Erpressungen haben die komplexe Stärke und die strategische Stellung der DEVK eine neue hohe Stufe erreicht. Diese Realität demonstriert die Richtigkeit und Lebenskraft der großartigen Zhuzhi-Ideologie und der sozialistischen Staatsordnung Koreas. Heute, wo ein extremer Konfrontationskampf zwischen der DEVK und den USA geführt wird, erwähnen die USA sogar die Religionsfrage und verüben allerlei Provokationen, wofür sie sicher schwer büßen müssen werden. Die USA sollen mit den arroganten Provokationen und einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen die DEVK sofort aufhören und diese nicht mehr antasten. Sie sollen besser der Warnung der DEVK Gehör schenken.